Aus Anlass des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas brachten die Zeitungen und Nachrichtenagentur von Russland mit den Fotos über die revolutionären Tätigkeiten von Genossen Kim Jong-un Sonderbeiträge. Die Zeitungen Dio Panorama und Buibor und die Internet-Nachrichtenagentur Ulat News betonten, die Partei der Arbeit Koreas habe in ihrer 70-jährigen Geschichte als eine verantwortungsbewusste Mutter der Volksmassen die Verwirklichung ihrer Forderung nach Souveränität als das höchste Ziel aufgestellt und dafür gekämpft. Die Koreaner hätten unter der Leitung der Partei der Arbeit Koreas alle Schwierigkeiten überwunden und Wunder und Erneuerungen geschaffen. Die russischen Massenmedien zeigten mehr als 100 Fotos über die Wirklichkeit der DVRK, in der man unter der klugen Führung von Marschall Kim Jong-un in allen Bereichen große Aufschwünge herbeiführt.